haben, bist ein Verfechter von Marx und Erben. Nicht interessiert am Leid deiner Vorfahren, kannst deinen Hass kaum noch verbergen. Deine Straße trägt deine Handschrift in Rot, Aufkleber zieren mehrfach ihre Laternen. Jede Deutsche wünschst du insgeheim den Tod, in deinem Wahnsinn mit den roten Sternen. Du bist ein linker Blocker und hast deine Augen auf, Nazis zu erkennen, wie alles hast du drauf. In jedem deutschen Steck bist du ein rechtes Schwein und eine rechte Meinung darf nun mal nicht sein. Du bist ein linker Blocker und hast deine Augen auf, Nazis zu erkennen, wie alles hast du drauf. In jedem deutschen Steck bist du ein rechtes Schwein und eine rechte Meinung darf nun mal nicht sein. Deine Heimat soll sterben, Gottes Blut wieder dich an. Wie deine Welt soll es werden, du bist ein Zornmann. Dafür schlägst du vor den zurück und brichst alle Regeln. Denn für dich darf es nur eine Meinung geben. Von Gewalt sagst du in der Partei natürlich ganz anständig nein. Doch bei Nazis kann man mal eine Ausnahme machen. Werden Deutsche gejagt, ist dich zum Lachen. Du bist Mensch, am besten ohne Geschlecht. Bei dieser Idiotie wird mir schlecht. Du bist ein linker Blocker, hast deine Augen.